Qualität statt Quantität nennt die Bundesregierung dieses Effizienzprogramm. Anstatt von einer Baustelle zur nächsten zu fahren und auf gut Glück Schwarzarbeiter zu schnappen, sollen die Fahnder die Hintergründe von Firmennetzwerken recherchieren. Über Handelsregister, über Datenbanken der deutschen Rentenversicherung oder der Sozialkassen der Baubranche. Oder durch Hintergrundgespräche mit Bankangestellten, die meist als erste verdächtige Kontenbewegungen bei ihren Kunden bemerken und per Gesetz verpflichtet sind, dann eine Geldwäsche-Verdachtsanzeige zu stellen. Zeichnen sich verdächtige Muster ab, sollen die Fahnder die Tatverdächtigen gemeinsam mit der Polizei telefonisch überwachen und schließlich Razzien organisieren, bei denen die großen Fische ins Netz gehen. Das ist die Theorie. Wie die Praxis allerdings aussieht, erzählt ein Fahnder der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, der in einer mittelgroßen Stadt arbeitet. In welcher darf hier nicht stehen, um seine Identität nicht nachvollziehbar zu machen. Die vergangenen Wochen im Dienst waren stressig, sagt er. Er und ein paar Kollegen waren in eine andere Stadt abgeordnet, einen der bundesweiten Brennpunkte, wo es derart viel organisierte Schwarzarbeit gibt, dass die Kollegen dort nicht mehr nachkommen. Auf dem Papier sind wir zwar mehr Leute geworden, sagt er und zieht die Schultern hoch, aber in Wirklichkeit eher weniger. Was er meint, lässt sich auch an offiziellen Zahlen nachvollziehen. Anstatt der 7.211 Mitarbeiter, die die Finanzkontrolle Schwarzarbeit Anfang 2018 laut Plan beschäftigen sollte, waren es tatsächlich nur 6.452. Das ergab eine kleine Anfrage der grünen Bundestagsabgeordneten Müller-Gemmecke an die Bundesregierung Ende Februar 2018. Dass es viel zu wenige Fahnder gibt, liegt unter anderem daran, dass bei den Aufstockungsplänen wohl übersehen wurde, dass pro Jahr 150 Beamte in den Ruhestand gehen oder aufhören. Die Bundesregierung hält also ihre eigenen Vorgaben nicht ein. Beim Finanzministerium erklärt man, das liege daran, dass es zu wenig Ausbildungskapazitäten gäbe. Das ist aber nicht das einzige Problem. Tatsächlich hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 2015 zusätzlich zu ihrer Hauptaufgabe, der Jagd auf die Drahtzieher unangemeldeter Beschäftigung, noch eine Mammutaufgabe hinzubekommen. Sie muss nun auch noch kontrollieren, ob überall im Land, egal ob auf dem Bau, in Restaurants oder in Büros, das Mindestlohngesetz eingehalten wird. Im Saldo also gibt es heute nicht mehr Zollfahnder, die kriminelle Banden am Bau jagen können, sondern weniger. Darauf angesprochen sagt der oberste Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Rolf Fink, es stimmt natürlich, dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit stark belastet ist mit den vielen Fällen, die wir bearbeiten müssen. Aber ich finde, wir machen das im Rahmen der verfügbaren Ressourcen sehr gut. Der Schwarzarbeitfahnder erzählt anonym, was die personelle Unterbesetzung konkret für die Verfolgung der Netzwerke bedeutet. In den Hochburgen organisierter Kriminalität am Bau sind die Kollegen derart überfordert, dass sie große Ermittlungsfälle teilweise komplett liegen lassen müssen. Es gab in den letzten ein, zwei Jahren mehrere Male Geldwäsche-Verdachtsanzeigen von Banken, um die sich ganz einfach niemand kümmern konnte. Die liegen dann einfach erstmal weiter da. Wie schwer sich die Politik tut, gegen organisierte Schwarzarbeit vorzugehen, zeigt sich auch schon am Beispiel der sogenannten Scheinentsendungen. Schon mehrfach wurde auf EU-Ebene versucht, eine neue Regelung der 20 Jahre alten Richtlinie durchzusetzen. Es geht dabei darum, die Bedingungen, unter denen aus anderen Ländern entsandte Arbeiter arbeiten, anzugleichen. Darum letztendlich, dass an dem gleichen Ort das gleiche Arbeitsrecht für alle gilt. Die südosteuropäischen Länder mit eher niedrigem Lohnniveau stimmten dagegen, weil dies für sie ein Wettbewerbsvorteil und wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Schwarzarbeit gab es auch beim gescheiterten Bau des Flughafens Berlin-Brandenburg. Mitte 2012, der erste Spatenstich war 6 Jahre her, 2 Eröffnungstermine bereits verstrichen, wurden immer mehr Skandale um die Baustelle bekannt. Falsche Planungen, Pfusch, Korruption, aber auch viele Arbeitsunfälle und zahlreiche Fälle von Schwarzarbeit. Einer der ersten, die bekannt wurden, betraf 40 Ungarn, die illegal auf der Baustelle beschäftigt waren und sich plötzlich ohne Lohn und Bleibe wiederfanden. Angestellt hatte sie ein Sub-Sub-Unternehmen der zuständigen Baufirma, es hatte sie im Internet angeworben. Ein Einzelfall hieß es zunächst von Seiten des Flughafens. Wenig später, vor allem nach einer Anfrage der Linken im Bundestag, wurden andere Zahlen bekannt. Auf Nachfrage bestätigte uns das Hauptzollamt Potsdam, zwischen 2007 und 2013 wurden allein dort tatsächlich 91 Verfahren gegen Arbeitgeber eingeleitet, soweit bekannt. 58 Strafverfahren, 33 Ordnungswidrigkeitsverfahren. Tatsächlich kam es auch zu einigen Freiheitsstrafen, die meisten auf Bewährung. Und hier kommt die Rolle der öffentlichen Hand ins Spiel. Fragt man mittelständische Bauunternehmer, warum es ausgerechnet auf öffentlichen Baustellen derart viele Schwarzarbeiter gibt, zucken die nur mit den Schultern und sagen, wegen des Vergaberechts. Der Unternehmer Frank-Peter Muschiol zum Beispiel kann das gut erklären. Er ist einer der größten Mittelständler in der Hauptstadt, macht mit seiner Firmengruppe ganze Bauprojekte, Innenausbau, Malerarbeiten. Muschiol hat 400 Mitarbeiter und ist mit dieser Größe eigentlich konkurrenzfähig. Aber er sagt, wir werden so oft von Billigheimern unterboten, von denen wir ganz genau wissen, dass sie diese Preise nur mit Schwarzarbeit anbieten können. Das glauben sie gar nicht. Der Chef der Finanzkontrolle Schwarzarbeit bestätigt das. Die meisten Fälle organisierter Schwarzarbeit am Bau finden da statt, wo es den größten Lohndruck und die geringsten Gewinnmargen gibt. Und das sind die einfachen Arbeiten, für die man Ungelernte einsetzen kann. Eisenflechterei, Gerüstbau, Erdarbeiten. Für ein legal arbeitendes Unternehmen, meint Unternehmer Muschiol, sei es mittlerweile gar nicht mehr möglich, Mindestlohn zu zahlen und dabei noch konkurrenzfähig zu sein. Ein aktuelles Beispiel dafür schickt der Bauunternehmer per Post. Das Absageschreiben des Bezirksamtes Berlin-Neukölln. Es ging um Wärmedämmung für ein Kinderclubhaus. In den Unterlagen kann man nachlesen, welches Kriterium die Vergabestelle des Stadtbezirks ihrer Entscheidung zugrunde gelegt hat: niedrigster Preis. Das, sagen Unternehmer und Zollexperten unisono, sei die gängige Vorgehensweise bei vielen Vergabestellen überall im Land. Auch auf der Baustelle, auf der Dimitru arbeitete, war es so. Der für die Vergabe zuständige Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen schreibt auf die Frage, wie es zu der undurchsichtigen Vergabekette und schließlich dem Unfall des Rumänen kommen konnte, auch: Das Land Hessen schreibt Bauleistungen nach Maßgabe der einschlägigen Vergabevorschriften aus. Demnach sei für die Auftragsvergabe Transparenz und Gleichbehandlung maßgeblich und Wirtschaftlichkeit. Ein vager Begriff, den öffentliche Auftraggeber auslegen können, wie sie wollen, und der eben in der Praxis häufig bedeutet, dass der billigste Anbieter den Zuschlag bekommt. Das Kriterium Transparenz jedenfalls scheint in diesem Fall keine große Rolle gespielt zu haben. Von dem Unfall des Rumänen hatte das Land keine Kenntnis, antwortet auf Nachfrage aber sofort, dass man die Anschuldigungen sehr ernst nehme und sie weiter eingehend prüfe. Abhängig vom Ergebnis werden dann die notwendigen Konsequenzen gezogen. Die öffentliche Hand also vergibt ihre Bauaufträge oft an denjenigen, der es am billigsten macht, weitgehend unabhängig davon, ob die Arbeiter, die für diese Billigangebote eingesetzt werden, angemeldet sind oder Mindestlohn bekommen. Auch das ist im Grunde genommen nur ein weiteres Symptom der Seuche, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt grassiert. Die fehlende Bereitschaft, Arbeitskraft wertzuschätzen, indem man sie fair entlohnt, und Fälle, in denen dies nicht passiert, in aller Konsequenz zu verfolgen. Zwar wurde das Vergaberecht erst vor kurzem EU-weit reformiert, seither dürfen Vergabestellen ihre Aufträge auch von anderen Kriterien abhängig machen. Also nicht mehr den billigsten beauftragen, sondern jenen mit dem nachhaltigsten Angebot. Das heißt unter anderem, sie dürfen nur jene Baufirmen berücksichtigen, die nachweisen, ihre Arbeiter fair zu bezahlen. Trotzdem passiert das in der Praxis, zumindest in Deutschland, kaum. Selbst die Bundesbauverwaltung, jene öffentliche Einrichtung, die zum Beispiel Abgeordnetenhäuser und Ministerien bauen und renovieren lässt, schreibt nach wie vor einen Teil ihrer Aufträge nach niedrigstem Preis aus, wie sich auf ihrer Internetseite nachlesen lässt. Um zu vermeiden, dass etwa in Berlin öffentliche Bauaufträge an windige Firmen gehen, hat die Sozialkasse Bau ein Weißbuch erstellt. Darin stehen nur jene Berliner Firmen, die plausibel vorrechnen können, dass sie sauber abrechnen. Bloß leider, sagt die Chefin der Berliner SOKA, Christina Heidrich, werde das Weißbuch von öffentlichen Vergabestellen kaum genutzt. Das liegt wahrscheinlich am Bauboom. Die Auftraggeber finden momentan nur schwer überhaupt jemanden, der einen Auftrag übernimmt. Da können wohl gerade die öffentlichen Vergabestellen nicht so pingelig sein, wenn sie überhaupt wollen, dass ihre Bauprojekte irgendwann mal fertiggestellt werden. Die Vergabestellen der öffentlichen Hand können heute ihre Subunternehmerketten überhaupt nicht mehr überblicken. Das sagt ein Gewerkschafter, der sich seit Jahren intensiv mit den Vergaberichtlinien am Bau beschäftigt. Frank Schmidt-Hullmann ist bei der IG Bau unter anderem für Politik und Sozialkassen zuständig. Er ist sich genau wie die Berater der fairen Mobilität sicher. Die Geschäfte organisierter Krimineller am Bau würden wohl deutlich schlechter funktionieren, wäre es verboten, unbegrenzt immer weitere Subunternehmen zu beauftragen. Also, warum begrenzt die Politik sie nicht? Reagiert sie vielleicht einfach darauf, dass wir Steuerzahler kein Verständnis dafür aufbringen, wenn unsere finanzielle Belastung steigt, weil Bauen per Tariflohn nun einmal deutlich teurer ist als Bauen mit Dumpinglöhnen? In einem Abgeordnetenbüro im Berliner Bundestag steht eine Frau und zuckt mit den Schultern. Jutta Krellmann sitzt für die Linke im Parlament. Sie ist eigentlich Gewerkschaftssekretärin IG Metall. Daran lassen auch die Plakate in ihrem Büro wenig Zweifel. Adios Lohndumping steht darauf und die Arbeit der Zukunft gestalten wir. Jutta Krellmann sagt, dass sie manchmal das Gefühl habe, allein auf weiter Flur zu kämpfen. In diesen Kämpfen geht es oft um kleine Schritte. Ihr geht es vor allem um die Arbeitnehmer. Sie sitzt im Ausschuss Arbeit und Soziales. Sie stellt sehr viele kleine Anfragen an die Bundesregierung. Darin geht es auch um konkrete Baustellen. Es war eine ihrer Anfragen, die 2012 erstmals klar machte, wie groß der Umfang der vom Zoll aufgedeckten Schwarzarbeit auf dem BER tatsächlich war. Nur viel geändert hat das bislang nicht. Ein Thema, für das die linken Politikerin seit Jahren kämpft, ist eben die Begrenzung jener Subunternehmerketten. Zuletzt ging es Ende 2016 im Bundestag darum, als das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit reformiert werden sollte. Bei einer Anhörung des Finanzausschusses hörte man unter anderem Vertreter der IG Bau und von Fair Mobilität an. Sie sprachen sich, wie Jutta Krellmann an diesem Tag, wieder einmal für eine solche Begrenzung aus. Aber die Forderung schaffte es nicht ins Gesetz. Krellmann sagt: Am Ende verweisen die anderen Fraktionen gerne darauf, dass die unternehmerische Freiheit nicht begrenzt werden darf. Es klingt nach einer ziemlich neoliberalen Herangehensweise, bloß nicht die Rechte der Unternehmer zu stark beschneiden. Was mit den Arbeitnehmern ist, das lässt man lieber außen vor. André Berghegger, der CDU-Bundestagsabgeordnete, der bei der Union für die Arbeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zuständig ist, bestätigt das im Prinzip. Er sagt, die Branche brauche eine gewisse Flexibilität, um beispielsweise auf Auftragsspitzen reagieren zu können. Das Bundesarbeitsministerium, die oberste Behörde für den Schutz von Arbeitnehmerrechten im Land, wollte sich zu dem Themenkomplex auf unsere Fragen hin überhaupt nicht äußern. Und das Finanzministerium antwortete uns auf die Frage, ob es der Baubranche und den Arbeitern helfen könne, Subunternehmerketten etwa auf 3 zu begrenzen, nur knapp. Eine Bewertung eines solchen Regelungsvorschlages sei nicht möglich. Der CDU-Abgeordnete Berghegger sagte noch etwas, dass doch heute schon die Generalunternehmer auf Baustellen dafür haftbar gemacht werden könnten, wenn ihre Subunternehmer zum Beispiel keine Mindestlöhne zahlten. In diesem Sinne reiche die heutige Gesetzgebung doch aus. Wahrscheinlich aber liegt es in Wahrheit doch und vor allem daran, dass man als Auftraggeber günstiger bauen lassen kann, wenn man weniger pingelig hinschaut, von wem und zu welchen Bedingungen die Aufträge ausgeführt werden. Die Bauvorhaben der öffentlichen Hand funktionieren damit nach derselben Logik wie die Zeitverträge für Lehrer und die zunehmend prekären Arbeitsbedingungen von Polizisten. Alle wollen faire Löhne und Arbeitsbedingungen für die Staatsbediensteten, bloß bezahlen will sie niemand.